نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب قسمة الصدقات، أي قسمة الله للصدقات بين مصارفها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني منها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وعل بالإرسال، ولكن الحديث صحيح. الغني، بارك الله فيكم، هذه كلمة ما لها ضابط معين. عموما لما نقول إنسان غني، من هو الغني؟ هل الغني الذي يملك مليون، ولا يملك ألف، ولا يملك دينار؟ من هو هذا الغني؟ فذلك البحث هنا ليس يعني لغويا فحسب، وإنما أمر نسبي لا يتعين بقدر. ولكن بارك الله فيكم، هناك بعض الأحاديث التي دلت على معنى الغني، معنى الغني، كما عند النسائي: من سأل وله أوقية فقد ألحف، يعني الإنسان الذي يسأل عنده أوقية، يعني عنده ما يكفي يومه. وعند ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه فإنه يستكثر من النار. قال: وما يغنيه؟ قال: قدر ما يعشيه ويغديه، يعني اللي عنده قوت يومه، قوت عشاء وقوت غدا، فهذا يعتبر غني. ايه فهذا القدر يحرم عنده السؤال، يحرم عفوا عنده السؤال، يعني اللي عنده ما يغذيه، ما يغذيه وعشيه، فهذا ما يجوز له أن يسأل يطلب. أما بارك الله فيكم، أما هذا الحديث فأمر آخر، لأن الأصل في الزكاة أن تأخذ من الغنياء وتعطى للفقراء، ولكن الحديث هنا محله آخر، يعني الغني قد يأخذ من الصدقة إذا كان يعمل عليها، والعامل عليها يأخذ ليس لفقره، يعني مثلا إنسان هو الذي يعمل في الصدقة، يجمعها ويوزعها، فهذا تراه من الصباح للمساء فيها، فكيف سيعيش هذا؟ يعني إما يترك هذه المسألة ويشتغل، أو يأخذ راتب، أو اشتراها بماله، اشتراها بماله. مثلا إنسان تصدق على آخر، فرض إنسان تصدق على آخر بماء، فاجأ الآخر قال له: تبيع؟ قال له: نعم. فاشتراها منه. أو غارم، الغارم هو المديون، حتى لو كان غني، إنسان غني عنده أموال ولكن عليه دين، فهذا يعطى من الصدقة والزكاة. أو غاز في سبيله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها، مسكين تصدق عليه أعطوه صدقة فأهدى غني منها، فهذا يجوز كله، بارك الله فيكم. وطبعا مسألة بارك الله فيكم العامل عليها والساعي في سبيل الله، قال أهل العلم: يلحق بذلك من كان قائما بمصلحة عامة من مصالح المسلمين، كالقضاء والإفتاء والتدريس، وإن كان غنيا، وإن كان غنيا. وإن كان غنيا، يعني هنا بارك الله فيكم والمقصود بذلك رزق الحاكم والعاملين عليها، يعني الإمام إمام المسلمين العام، إمام المسلمين العام يعني ولي الأمر الكبير يعني حاكم المسلمين، عنده بيت مال، ومن بيت المال يعطي القاضي ويعطي المفتي ويعطي المدرس، لأنه هذا فيه قيام المصلحة. طبعا بعض أهل العلم كرهوا هذا الأمر ولم يحرموه، قالوا أنه ما يأخذ رزق على القضاء، ما يأخذ أو على الإفتاء أو على غير ذلك، وقالوا من تركه يتركه تورعا، من باب الورع يقول أنا ما أريد. وأما الأخذ من المتحاكمين فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والظاهر جوازه. على كل بارك الله فيكم، يؤخذ يأخذ القاضي والمدرس والمفتي والمؤذن وغير ذلك، إذا كان جل عمله في مثلا في أمور المسلمين وصحة المسلمين لا بأس أن يأخذ من بيت مال المسلمين، لا بأس بذلك، الله تعالى على وعلا. ولكن انتبهوا ما يأخذ للقضاء والفتوى والتدريس، لا، إنما يأخذ من باب أنه ما عنده وقت يتكسب كسبا آخرا، فلا بد أن يأخذ. مثل عامل الصدقة اللي يخرج الصباح ويجمع الصدقة وفي المساء يوزعها على الفقراء، يأخذها وفي المساء يوزعها على الفقراء، فهذا بارك الله فيكم، فهذا له أن يأخذ ولو كان من الأغنياء، والله تعالى على وعلا. بارك الله فيكم. حديث نما اسم الكابيتل دغاي فون بوخ دس الزكاة فون الزكاة وان دس اس كابيتل دي فتايلونج فون الصدقات فون الموزن دس بيدودت فيزيول تديزة فتايلونج سان. البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت ان اينم حديث ديس حديث ودي فون ابو سعيد الخدري رضوان الله عليه بديفض. البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت الموزن ودي زكاة ist verboten für einen Reichen. Für jemanden, der reich ist, ist verboten, Spenden zu nehmen oder Almosen zu nehmen, Sadaqa zu nehmen. Außer fünf Leute. Erstens eine Person, die die Zakah oder Sadaqa verwaltet. Zweitens eine Person, die diese Sadaqa, diese Spende mit seinem Geld gekauft hat. Eine Person, die Schulden hat, eine Person, die für Allah subhanahu wa ta'ala, für Allah Sache auf dem Weg ist, und eine Person, die arm ist, und diese Person hat eine Spende bekommen, und von dieser Spende hat diese arme Person einem Reichen geschenkt oder etwas geschenkt. Das Hadith bei Imam Ahmad, Abu Dawud und Ibn Majah. Das wird ein Reicher. Was bedeutet reicher Mensch? Reich ist ein relatives Wort. Also du kannst das nicht genau bestimmen. Du kannst das nicht genau bestimmen, was ein relatives Wort ist. Das wird, wer ist reich? Wer ist überhaupt reich von den Leuten? Ist der Reiche derjenige, der viel Geld hat? Oder ist der Reiche derjenige, der im Herzen reich ist und so weiter. Damit wir aber die Sache bestimmen bezüglich Sadaqa, bezüglich Almosen, Barakallahu fikum, die Gelehrten sagen, es gibt Hadithe von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das erklärt hat. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sein Abendessen und sein Mittagessen hat, dann darf er nicht betteln. Der darf nicht von den Leuten, der darf von den Leuten nicht verlangen. Das heißt, das ist für ihn genug. Das ist genug für diese Person. Und so, barakallahu fikum, die Sache ist klar in diesem Zusammenhang. Man darf nicht, wenn man reich, man darf nicht Sadaqa nehmen, Almosen nehmen oder Zakah nehmen, wenn man reich ist. Außer fünf Leute. Das heißt, wenn du dein Essen und dein Trinken hast, für einen Tag, dann darfst du nicht betteln. Aber darf man Sadaqa geben? Eigentlich schon. Aber in welchen Situationen nicht? Wenn du reich bist und wenn du genug hast, dann darfst du nicht betteln und Sadaqa nehmen. Aber wenn du reich bist und genug hast und du verwaltest الزكاة والموزن بس بيوت فضلت نفون زكاة والموزن خي بارك الله فيكم ده إيمان ده مسلمة ده أوبا هوب ده مسلمة ده هات أين هاوس ده سكيل ده ده هات وده هات لويتة دي ده فضلت هابن وند ده هات Leute geschickt, damit sie Almosen von den Leuten sammeln oder damit sie Zakat von den Leuten sammeln. Und diese Leute haben das verwaltet. Die können nicht, ich meine, wenn sie von früh bis abend nur beim Verwalten der Zakat sind, da können sie nicht arbeiten. Was anderes tun. Deshalb diese Leute dürfen von dem Haus des Geldes was nehmen. Obwohl diese Gelder, die sind von Sadaqa. Aber die sind Sadaqa für Haus des Geldes. Aber wenn man das, wenn diese Leute das nehmen, dann ist das kein Sadaqa mehr. Das ist Lohn für ihre Arbeit. Zweitens, Barakallahu fikum, eine Person, die dies gekauft hat, angenommen, eine Person hat dem anderen einen Tisch als Spende gegeben, Almosen gegeben. Dieser Tisch kommt die andere Person, die arme Person, und die verkauft diesen Tisch. Aber der Reiche kauft das mit seinem Geld. Normalerweise war das Sadaqa. Drittens, eine Person, die schuldig ist, die Schulden hat. Also eine Person, die reich ist, aber Schulden hat. Da kann man Spende oder Zakat für ihn geben. Eine Person für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein Miskin, das wird eine bedürftige Person, die eine Spende bekommen hat. Und der hat einem Reichen davon was geschenkt. Wichtig ist hier, Barakallahu fikum, in diesem Hadith zu verstehen, wenn man der Sachen der Muslimin verwaltet, dann darf diese Person vom Haus des Geldes was bekommen. Und zweitens, reiche Leute dürfen kein Zakat nehmen, außer in diesen Ausnahmen, die erwähnt worden sind. Unter anderem auch zum Beispiel ein Richter, ein Mufti, ein Lehrer, ein Imam, ein Muezzin, die dürfen auch vom Haus des Geldes was nehmen, aber nicht wegen Adhan oder wegen Gebet oder wegen Fatwa. Nein, weil diese Leute die ganze Zeit beschäftigt sind mit etwas, was sie nicht verlassen können, und die sind im Dienst der Muslime, deshalb dürfen sie was nehmen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aber lieber nicht. Lieber nicht und besser nicht. Wallahu ta'ala ala wa alam. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. وعن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب النظر فيهما فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب الحديث عند أحمد وقواه أبو داود والنسائي وهو صحيح في صحيح أبي داود قال الإمام أحمد ما أجوده من حديث أتوا يطلبان الصدقة. شو قلنا نحن الدرس الماضي؟ هل يجوز أن يطلب الإنسان من من من من من السلطان؟ يجوز. قلنا المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانه أو في أمر لا بد منه والحديث قلنا عند الترمذي وصححه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم أتاه رجلان جلدان يعني قويان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما إذا أردتم أعطيكم ولكن لا حظ فيها لغني. الغني ما يأخذ صدقة وما يأخذ زكاة ولا قويا مكتسب. أنت تستطيع تكسب رزقك فكيف تذهب وتطلب من الناس فتكون من الذين يسألون الناس إلحافا. والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني وعلى القوي المكتسب والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. حديث 496 عبيد الله بن عدي أو ابن عدي ابن الخيار erzählte, dass zwei Männer zu ihm gekommen sind und sie haben ihm erzählt, dass sie zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gegangen sind und sie haben dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gefragt, ob er ihnen etwas vom Haus des Geldes gibt oder von Sadaqa, von Zakat gibt. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn ihr wollt, gebe ich euch. Aber diese Sache ist verboten für einen Reichen oder für eine Person, die stark ist und die verdienen kann. Für eine Person, die sozusagen Nein, nicht wegen Unterhalt, sondern einen Beruf hat. Ein Beruf. Al-Imam Ahmad sagte, dieses Hadith ist bei Al-Imam Ahmad und bei Abu Dawud al-Nasai. Al-Imam Ahmad sagte, wie schön diese Überlieferung ist. Er hat das so erzählt. Er sagt, diese Überlieferung ist sehr schön. Warum barakallahu fikum? Weil der Prophet Muhammad sozusagen diesen Leuten getadelt hat, diese Leute getadelt hat mit dem Wort. Wenn ihr wollt, dann gebe ich euch. Aber normalerweise ist es verboten für einen Reichen oder für einen, der Beruf hat und der stark ist, dass er Almosen von den anderen oder Spenden nimmt. Und dieses Hadith ist auch nochmal ein Beweis, dass es verboten ist, dass ein Reicher Almosen von den Leuten nimmt oder dass er von den Leuten verlangt. Oder auch derjenige, der stark ist und der arbeiten kann. Wallahu ta'ala. Und wir haben das schon erklärt, auch barakallahu fikum, bezüglich Hadith, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, man darf die Leute von den Leuten nicht betteln, außer dass man zu einem Sultan, das wird zu Oberhaupt der Muslime gehen, oder in eine Sache, die man gezwungen ist. Und da kommt die Erklärung in dem nächsten Hadith klarer. وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة يعني الواحد يسأل الناس لا تحل لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيها أو يصيبها ثم حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الجحا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان يا لطيف نسأل الله السلام. إذن بارك الله فيكم المسألة أن يسأل الإنسان الناس ما تحل إلا أن المسألة حرام واحد يسأل الناس حرام إلا لثلاثة ما معنى تحمل حمالة يعني رجل كفل الآخر كفله فالآخر ما دفع فيأتي الناس للكفيل يقولوا له مات ما معي يقولوا له أنت كفل فهذا تحمل المسكين على رأسه فيجب أن يؤدي فما عنده فهذا يجوز له أن يسأل الناس أو مثلا إنسان أصلح بين طائفتين أصلح بينهما وتحمل على نفسه مثلا واحد يريد من الآخر 1000 فقال له خلاص يا أخي 1000 عندي وتصالحه فجاء قال له أعطيني 1000 قال له ما معي وجب أنه يعطيها وجب يعطيها ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله مثلا آفة سماوية أو أرضية برد غرق إلى غير ذلك وفقر مسكين يعني هذا معروف هذا معروف إنسان مثلا بارك الله فيكم إنسان عنده مال عنده أرض فهذه الأرض أصابها مثلا برق رعد أصابها مطر أصابها ثلج أصابها برد إلى غير ذلك فخسر كل ماله، فهذا يجوز له أن يسأل. والرجل بارك الله فيكم أصابته فاقة، أصابته فاقة، والفاقة الحاجة، إنسان يحتاج مثلا، مثل بعض الناس اليوم يحتاج عملية، يقولوا العملية حتكلفك 20-30 ألف أورو، تمام، يتعالج. فهذا إذا شهد ثلاثة من قومه أصحاب عقول، أصحاب عقول، الحجة هي العقول، فيشهدون عليه الثلاثة، فيجوز له أن يسأل الناس، نسأل الله السلام. حديث فم هدد زيب النيسك قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه زاكت دبقوا فيك محمد صلى الله عليه وسلم زاكت دس دس فخاغن دلويت ناخ جلد ودا ان انتون فوتن بتلن من داف بيش تي لويت ناخ جلد ناخ شبندن فخاغن اوسا دغاي بيرزونن اين بيرزون دي auf sich etwas genommen hat, dass er was zahlt für andere und er kann das nicht zahlen. Burgschaft. Ja, Burgschaft. Ein, der geburgt hat für andere. Der kann Spenden nehmen oder verlangen, bis er das zurückgezahlt hat und dann darf er nicht mehr. Eine Person, die durch eine Katastrophe sein Vermögen verloren hat, der kann Spenden nehmen, Sadaqa nehmen, Almosen nehmen, bis er was findet, damit er weiterleben kann. Und eine Person, die auch ein Problem in Vermögen bekommen hat, der reich ist normalerweise, und diese Personen müssen drei vernünftige Leute von seiner Familie oder von seinem Volk bezeugen, dass er ein Problem hat. Deshalb kann er nach Spenden verlangen. Alles andere, wenn man verlangt, dann ist das Haram, was man zu sich nimmt. Ohne Segen ist es. Das Hadith ist klar eigentlich, barakallahu fikum. Was es bedeutet, aber erstmal Bürge. Es wird angenommen, eine Person bürgt für den anderen und dann kann die Person, die gebürgt hat, ja, der kann nicht mehr zahlen. Nicht die Person, die genommen hat. Deshalb kann man für Bürgen für andere, sollte man aufpassen, wenn du sagst, ich, das ist Vertrag, wenn die Person zum Beispiel sage, wenn Nadi nicht zahlt, ich zahle. Wenn er nicht zahlt, dann muss ich zahlen. Sag mal, ja, ich habe das nur so gesagt, es gibt nicht nur so gesagt. Wir spielen nicht in solchen Themen. Deshalb, Bürgschaft ist wichtig zu verstehen. Oder zum Beispiel eine Person will zwischen zwei Leuten schlichten, sagt, okay, ich zahle. Das geht nicht. Wenn man nicht mehr zahlen kann, dann darf er von den Leuten verlangen. Oder barakallahu fikum, etwas, zum Beispiel eine Person hat ein Land und er baut dort Weizen oder Gemüse oder egal. Und dann passiert etwas. Zum Beispiel durch Regen, Schnee und sowas, der verliert alles. Ja. Diese Person darf Spenden nehmen, Sadaqa nehmen, Almosen nehmen, Zakat nehmen, bis diese Person sozusagen etwas hat, damit er leben kann. Und eine Person, die reich ist normalerweise, aber der gerät in Not. Die Person gerät in Not, Geldnot. Diese Person darf aber drei Personen von seiner Familie bezeugen, dass er in Not ist. Deshalb, der kann Spenden von den Leuten nehmen. Alles andere aber, das ist ohne Segen und das ist Haram. Zum Beispiel, du hast Geld und du sagst, die Leute, ja, gib mir bitte und so weiter. Möge Allah uns bewahren. Ich war einmal, كنت مرة في الرياض. فصليت أنا وأخي الصلاة صلاة العشاء. وبعد صلاة العشاء قام واحد في المسجد وصار يقول يا ناس يا عالم أنا مسكين ساعدوني ويبكي، فالناس صارت تعطيه فلوس وكذا. المهم فأردنا نخرج من المسجد، فقلت لأخي، قلت له أنا بدي أتوضى، خلينا شوي نتأخر. فتركنا الناس طلعوا فرحت توضي، وبعدين خرجنا من الباب الخلفي، عليك السلام، خرجنا من الباب الخلفي نحن خرجنا من الباب الخلفي، فهذا الرجل الذي كان على أساس مسكين ومريض يا أخوة مثل الطيارة، لباسه من أجمل اللباس وعنده سيارة الله أعلم رولز رايز ولا إيش، فنسأل الله السلام. فهذا السحت يأكله الإنسان، حرام يأكله الإنسان. إشواء أنما الإنريات متبان بغودة الزمن وعبن قبيد العشاء نخدم عشاء قبيد شتاند آن بيزون تات كوفان فولويت هيلف ميا إشاب كان جيل إشاب نيشت ون سو فايتا auf jeden Fall die Leute haben ihm gegeben. Er hat das Geld genommen und ist weg. Ich habe meinem Bruder gesagt, okay, ich mache nur Wudu schnell und dann komme ich. Die Moschee war schon leer. Und ich bin von der hinteren Tür gegangen. Ich habe Wudu gemacht, dann bin ich rausgekommen. Dann habe ich diese Person gesehen. Der hat so schöne Klamotten angehabt oder Bekleidung angehabt. Und er hat ein Auto gefahren. Ich denke, das war Rolls-Royce oder von diesen dicken Wagen, die richtig... So, möge Allah uns bewahren. Deshalb, barakatakallahu fikum, wenn man nicht im Not ist, dann darf man die Leute nicht fragen. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. يا أخوة، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم، الحديث رواه مسلم، الذي يكون من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز له أن يأخذ صدقة أو أن يأخذ زكاة، يجوز دين هذا. وبعض الناس ما يفهم مثل هذه القضايا لما تفهمه إياها. ها؟ حتى إن كان في نوت إن كان في نوت هذا أمر ثاني، ولكن الأصل لا يعطى من بيت مال المسلمين، لأنه يا أخوة بيت مال المسلمين فيه خمس للفقراء والمساكين وكذا، ومن هذا الخمس يذهب لآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم أو آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بارك الله فيكم، هم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، وزاد المؤلف رحمه الله تعالى وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء كلهم آل علي آل العباس آل جعفر آل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، وهذا في صحيح مسلم، فسرهم زيد بن أرقم رضوان الله عليهم الأربعة الأولانين، والأخيرة قالها المؤلف ذكرها المؤلف، وكذلك هي يعني في صحيح مسلم. فهؤلاء كلهم يحرم عليهم أن يأخذوا الزكاة أو الصدقة من الناس، وإنما هؤلاء الدولة المسلمة أو يعني إمام المسلمين يجب عليه أن يكرمهم وأن يعطيهم، فلذلك كان أبو بكر يعطيهم، كان عمر يعطيهم، وهؤلاء ما يجوز لهم أنه يسألوا الناس لقرابتهم، لأنه هذا فيها صلة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا داخلين أزواجات النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذول أمهات المؤمنين، الله يديك أمهاتنا دي. بارك الله فيكم. عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث الوليفة بس تبخفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته الموزن dürfen nicht von der Familie von Propheten Muhammad s.a.w. genommen werden, weil das sozusagen die Abfälle von den Leuten sind. Und in einer anderen Überlieferung, das ist verboten für Muhammad s.a.w. und für seine Familie, Ali Muhammad. Das ist bei Muslim. Das heißt, barakallahu fikum, die Sache ist so, bist du von der Familie von Propheten Muhammad s.a.w., darfst du kein Almosen nehmen, und du darfst kein Zakat nehmen und du darfst nicht von Sadaqa nehmen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat Al-Hasan gesehen, radwallahu alayhi, Al-Hasan wollte ein Dattel essen, von Sadaqa war dieser Dattel, das war von Almosen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihm gesagt, lass das. Der hat das von seiner Hand weggenommen. Er hat gesagt, dass wir nehmen nicht von sozusagen, was die Leute so gegeben haben als Sadaqa, weil die Familie von Prophet Muhammad s.a.w. geehrt sein sollten. Und diese unter anderem zu dieser Ehrung gehört, dass sie kann, dass sie nicht betteln und dass sie kein Almosen, kein Zakat von den Leuten nehmen. Aber wie leben diese Leute? Sie bekommen von dem Fünftel des Hauses, vom Geld des Hauses, des Geldes von Muslimen, von diesem Fünftel nehmen sie etwas. Und deshalb Abu Bakr oder Umar oder Uthman, alle haben der Familie von unserem Propheten Muhammad s.a.w. gegeben. Wer sind die Familie von unserem Propheten Muhammad s.a.w.? Die sind die Familie von Ali ibn Abi Talib, die Familie von Al-Abbas, die Familie von Ja'far, die Familie von Aqil und die Familie von Al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Diese fünf Familien. Die Nachkommenschaft von ihnen, das gehören alle zu Ahlul Bayt. Ja, und manche sagen, ja, schau mal, diese Leute von Ahlus Sunnah gehören nicht die Familie vom Propheten. Subhanallah. Denn wer mag die Familie vom Propheten, wenn wir die nicht mögen? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa an Jubair ibn Mut'im qal, mashaytu ana wa Uthman ibn Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulna ya Rasulallah, أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. يعني بني المطلب يشاركون في سهم ذوي القربة وما يأخذون من الزكاة، فصاروا شيئا واحدا في الحكم. يعني بنو المطلب وبنو هاشم في الحكم واحد، في الحكم واحد، بارك الله فيكم، في قضية الخمس، أنهم يأخذون من الخمس، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. جبير بن مطعم زاكتين إشوار مت عثمان بن عفان سم قفيد محمد صلى الله عليه وسلم جيغانن. Und wir haben ihm gesagt, oh Prophet, du hast die Familie von Al-Muttalib von dem Fünftel von Khaybar gegeben, aber uns hast du nicht gegeben. Und wir sind wie diese Leute in einer, sozusagen in einer Stufe. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die Familie von Al-Muttalib und Familie von Hashim, die sind gleich. Also die sind gleich in Hukum. Das ist bei Al-Bukhari. Das heißt, Al-Ja'far, Al-Ali, Al-Aqil, Al-Abbas, Al-Harith, die Familie von Ja'far, Ali ibn Abi Talib, Al-Harith, Al-Abbas und Aqil, diese dürfen kein Almosen nehmen und die dürfen kein auch spenden oder kein Zakat nehmen, sondern die bekommen vom Fünftel des Geldes, vom Haus des Geldes von Muslimen. Die bekommen einen Anteil. Alaykum salam. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad sallam, wir bekommen von diesem Anteil. Auch die Leute von Banu Muttalib, die bekommen das Gleiche. Das heißt, Barakallahu fikum, nur das ist eine Erklärung von dem Autor, Rahimahullah Ta'ala, um zu erklären, wer sind die Leute, die von Zakat nicht nehmen dürfen oder von Almosen? Ein Rani, ein reicher Mann, ein Mann, der stark ist, ein Mann, der arbeiten kann und der hat Beruf, die Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Außer in Not. Wenn man im Not ist, dann ist es anders. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، فقال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. أبو رافع هو قيل اسمه إبراهيم وقيل اسمه هرمز، كان للعباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم العباس بشر أبو رافع رسول الله بيستلقه فاعتقه صلى الله عليه وسلم. الحديث بارك الله فيكم في شيء، في فائدة، أن مولى القوم مثل أبو رافع اعتقوا النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا منهم، فقال هذا منا أيضا ما تعطوا صدقة، يعني يلحق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق بآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. أبو رافع رضي الله عنه erzählte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. eine Person geschickt hat, um die Almosen und Spenden von Bani Makhzum, dass er das sammelt. Die Person sagte Abu Rafi', der sagte ihm, Abu Rafi', komm mit, du kannst auch etwas vielleicht davon bekommen. Er hat ihm gesagt, erstmal, ich muss den Propheten s.a.w. fragen, ob ich darf. Dann hat er den Propheten gefragt, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der Zugehörige einer Familie ist wie einer von der Familie und dies ist uns verboten, Almosen zu nehmen, deshalb du darfst davon nicht nehmen. Wer ist Abu Rafi'? Das Hadith bei Imam Ahmed und Ibn Huzaymah ibn Habban al-Thalatha. Wer ist Abu Rafi'? Abu Rafi' war eigentlich ein Sklave beim Propheten Muhammad s.a.w. Und als Al-Abbas, der Onkel vom Propheten, den Islam angenommen hat, hat Abu Rafi' dem Propheten gesagt, Al-Abbas ist Muslim geworden. Der Prophet hat ihm gesagt, du bist frei. Aber der ist zugehörig zur Familie vom Propheten geworden, weil der Prophet ihn befreit hat. Und er war in der Familie. Deshalb, weil er zugehörig ist, dann darf er auch nicht von der Spende nehmen oder von Sadaqa nehmen. Heute natürlich haben wir sowas nicht, weil wir keine Sklaven haben, die befreit werden. Aber das war in der Zeit von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und die letzte Überlieferung. Wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar, an Abihi, an Umar ibn Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yu'ti Umar al-ata, fayaqul, i'tihi afqara minni, fayaqul sallallahu alaihi wa sallam, khudhu, fatamawwalhu, أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك. العامل يأخذ العمالة ولا يردها. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عليه كان يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أنا ما أعطيه لأحقر مني، أنا ما أحتاج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه واتركه عندك، خذه واتركه عندك أو تصدق به، وإذا جاءك شيء من المال أنت خذه، أنت ما تريده صحيح ولا تسأل، خذه أنت وبعدين بدك تتصدق به تصدق به ولا تبيع نفسك. فلذلك بارك الله فيكم، إذا كان السلطان عادلا وماله حلالا وأعطاك عطية فخذها، لأنه بعض الناس اليوم لو أعطى مثلا ملك من الملوك أعطى لعالم من العلماء هدية يقول لك كيف يأخذ منه وهذا ما في شيء حلال. طيب لو كان هذا السلطان عنده ظلم وكان ماله مو حلال يجوز كذلك أن يأخذه، لأنه هذا يسمى مال مختلط. ولكن إذا تورع وقال أنا ما أخذ هذا له. على كل بارك الله فيكم، القصد في الحديث هنا أنه إذا أعطى السلطان عطية لعامل يأخذها وما يرفضها ويأخذها، وإذا هو ما يحتاجها فليعطيها لغيره. بارك الله فيكم، حديث 601 سالم ابن عبد الله بن عمر von seinem Vater, das Umar ibn Khattab. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat Umar etwas gegeben von Vermögen. Umar sagte dem Prophet Muhammad s.a.w., O Prophet, gibt es jemanden, der ärmer ist als Umar? Der Prophet sagte ihm, nimm das und spare das bei dir, lass das bei dir. Oder spende damit. Und was man dir von Geld oder von Vermögen gibt, nimm das. Und du willst das nicht und du bettelst nicht, nimm das. Und du brauchst nicht gierig zu sein dabei. Du kannst doch später was geben, anderen geben. Das ist ein Sahih Muslim, barakallahu fikum. Für uns ist diese Überlieferung, das hat zwei Nutzen für uns jetzt. Zwei Sachen, die wir lernen. Erstmal, der Oberhaupt der Muslime, der kann den Leuten etwas geben. Und die Leute Deckel sollten das nehmen. Wenn sie selber das nicht brauchen, dann spenden sie für andere Leute. Aber dass man sagt, nein, nein, ich will nicht. Der Prophet sagte nein. Umar ibn Khattab hat für den Propheten gearbeitet und der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihm was gegeben. Der hat das. Der wollte das nicht. Aber der Prophet sagte ihm doch, nimm das. Und du kannst selber spenden für arme Leute. Natürlich auch wir lernen aus diesem Hadith etwas, was wichtig ist, was die Gelehrten diskutiert haben. Und zwar, der Prophet Muhammad s.a.w. sein Vermögen ist mit Sicherheit pur rein halal. Und er war Oberhaupt der Muslime. Und Umar war sein Minister und er hat ihm was gegeben. Jetzt aber, wenn ein Führer oder ein Oberhaupt ungerecht ist, und sein Vermögen nicht halal ist, gemischt, halal und haram, nimmst du? Du kannst nehmen. Aber wenn du das für Allah verlässt, sagst, ich weiß nicht, das ist Wara. Aber du kannst nehmen. Weil wir ein Problem haben heutzutage. Wenn ein König der Muslim ist, oder wenn jemand zum Beispiel ein König jemandem einen Gelehrten Geld gibt, sagen die Leute, oh, wieso nimmt er von ihm und so weiter und sein Geld ist haram. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. hat mit den Juden gehandelt und ihr Vermögen war von Riba, war von Zinsen und Wucher. Und der Prophet s.a.w. starb und sein Schutzschild war bei einem Juden. So, aufpassen, Barakallahu fikum. Ich meine, nicht, dass man übertreibt und nicht, dass man untertreibt. Und es gibt eine Sache, das heißt Taqwa und Wara. Wara, das wird eine Mehrstufe als Gottesfurcht. Sagt man, ja, ich weiß, die Sache ist erlaubt, aber ich will nicht. Für Allah will ich nicht. Lieber, dass ich so bleibe. So, Barakallahu fikum. Man darf von dem Sultan, von dem Oberhaupt der Muslime, Führer der Muslime, etwas nehmen, ist es kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa alam. Eigentlich, barakallahu fikum, ننتهي من كتاب الزكاة. وهكذا barakallahu fikum, يعني 600 حديث انتهينا منه. الحمد لله رب العالمين. وهذا خير كبير بدأنا بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة وانتهينا الآن من كتاب الزكاة وسنبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن تعالى سنبدأ بكتاب الصيام بإذن تعالى وبعد ما ننتهي من كتاب الصيام سندخل كتاب الحج وهكذا ننتهي من الأركان وثم نتكلم عن البيوع وعن النكاح والطلاق ومثل الجنايات الحدود وهذه المسائل كلها بإذن الله. الغريب في الأمر أن المؤلف هنا يعني ما ذكر مصارف الزكاة ولو أنه تكلم هنا عن مصارف الزكاة ولكن ما ذكر مصارف الزكاة بارك الله فيكم في سورة التوبة الآية 60 هي 8 هي المصارف التي تذهب فيها الزكاة والله تعالى أعلى وأعلم أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم وهذا خير كبير بارك الله فيك يعني في هذه الدروس نحن شرحنا أكثر من 1200 حديث هي 600 صحيح ولكن كل مرة كنا نذكر أيضا حديث أو حديثين معها فالمحصلة هي 1200 حديث فالإنسان الذي يعني درس هذه الأمور الآن أنا لا أشك أنه أصبح طالب علم قوي وأنه بارك الله فيكم عنده يعني القواعد الأساسية في فهم مثل هذه الأمور وخاصة في باب الطهارة والصلاة والزكاة فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نهر الخير جاريا ويثبتنا على الحق إنه على كل شيء قدير بارك الله فيكم Komische Weise hat der Autor nicht erwähnt, an wen gehen die Almosen oder Zakat. Damit wir das erwähnen am Ende, Barakallahu fikum, die Zakat geht an die 8 Gruppen, die in Sura 9, Ayah 60 erwähnt sind. Die Bedürftigen, die Armen, diejenigen, die das verwalten, diejenigen, die die Schulden haben und so weiter, barakallahu fikum, die 8 Gruppen, die in dieser Ayah erwähnt sind. Und man sollte das natürlich das erwähnen. Auf jeden Fall wichtig ist, dass man das kennt. Und somit, barakallahu fikum, haben wir 601 Hadith erklärt von Sowel as-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram oder der Weg zu, der eben Weg zu Bulugh al-Maram. Und ich zweifle nicht daran, derjenige, der das mitgelernt hat und richtig lernt, inshallah ist er richtiger Talib Ilm, der nach Wissen sucht, bi'idhnillah. Ja. Und wir haben nicht nur 600 Hadithe erwähnt, sondern wir haben auch sehr viele Hadithe, andere Hadithe erwähnt. Das wird, die sind vielleicht 1200 Hadithe mindestens, die wir erwähnt haben. Und denke an 1200 Hadithe. Das bedeutet, inshallah, derjenige, der mitgemacht hat und der mitmacht und der lernt, hat jetzt mindestens so viel Ahnung von Basiswissen in diesen drei Themen, die wir behandelt haben. Das bedeutet, Thema von Tahara, Reinheit, Thema von Gebet und Thema von Zakat. Und das nächste Mal sprechen wir über Siyam, über Fasten. Und wenn wir von Fasten zu Ende sind, dann fangen wir mit Hajj, Pilger. Und wenn wir von Hajj fertig sind, dann fangen wir mit dem Buch von Al-Biyu'. Und das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, dieses Buch Al-Biyu'. Das wird Kauf und Verkauf, Handel und so weiter. Und dann über Heirat und über Scheidungsrecht und über andere Themen, die in unserer Religion sind. Barakallahu fikum, ich empfehle nur unseren Brüdern und Schwestern, dass sie weitermachen und dass sie diese Unterrichte nochmal zuhören. Und diese Unterrichte werden abgetippt und eines Tages, inshallah, werden diese Erklärung. Übrigens, ich sage noch etwas für unsere Brüder und Schwestern, die in der deutschen Sprache das verstehen. Ich übersetze nicht. Ich übersetze nicht wörtlich, ja? Das ist keine Übersetzungsarbeit, sondern das ist eine Erklärung. Ich erkläre die, die Hadithe und nicht immer auch gebe ich das wieder, was er, zum Beispiel der Autor zu bestimmten Themen, als bessere oder richtigere Aussage gesagt hat, sondern ich gebe manchmal auch andere Beweise. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass dieser Fluss, barakallahu fikum, von Khair, vom Guten, weiter bleibt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigt und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam immer, barakallahu fikum, stark und festhält, subhanahu wa ta'ala. Und inshallah, wir lernen weiter. Diese Unterrichte haben inshallah eine Wirkung gezeigt, mindestens, dass man so viele Sachen, neue Sachen gelernt hat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wir haben in Riyad al-Salihin ungefähr 100 Hadithe erklärt. Wir haben in Subul al-Salam 600 Hadithe erwähnt und erklärt. Wir haben, barakallahu fikum, drei Suren aus Koran auswendig gelernt am Mittwoch, was wir machen. Und wir haben Donnerstag schon Al-Usul al-Thalatha, die drei Grundfundamentalen oder Basis der Muslime. Und dann haben wir noch ein Buch, das heißt 200 Fragen über die Aqida, erklärt zu Ende. Und jetzt haben wir ungefähr, barakallahu fikum, ein Buch, ein Drittel von dem Buch des Tauhides erklärt. Am Freitag haben wir die Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht, die Geschichte von, wir haben angefangen mit Adam a.s., mit Ibrahim a.s. haben wir angefangen, Ibrahim a.s., dann Ismail a.s., dann die Araber vor dem Islam, dann die Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind, barakallahu fikum, jetzt im Jahre, wir fangen das nächste Mal, inshallah, im Jahre 6 nach der Auswanderung von unserem Propheten. Und wenn wir fertig sind, dann fangen wir mit der Geschichte von den Rechtkhalifen, gerechten Khalifen von Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und dann von Umayyaden Zeit, von Abbasiden Zeit und dann, barakallahu fikum, so weiter, bis wir inshallah zur Zeit von Abd al-Qadir al-Almani kommen. Na, auf jeden Fall, das machen wir inshallah, dass wir bis unsere Zeit. Und dann haben wir Barakallahu fikum auch noch von Telbis Iblis viele Kapitel gemacht, von Mukhtasar Manhaj al-Qasidin viele Kapitel gemacht und von Al-Jawab al-Kafi von Ibn al-Qayyim viele Kapitel gemacht. Das ist alles Khair und das ist alles Wissen und Lernen. Und ich bin mir sicher, derjenige, der diese Unterrichte alle mitgemacht hat und verstanden hat, ich meine, diese Person muss eigentlich jetzt die Fähigkeit haben zu unterrichten und die Fähigkeit haben, auch Barakallahu fikum, nicht nur Imam hier in Deutschland zu werden, sondern du bist ein großer Imam da. Weil wer kennt solche Sachen hier in Deutschland? Die Sache geht um ein paar Ayat und ein paar Geschichten und fertig. La hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.